Dies sind unsere Schlagzeilen. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hoya, Kita-Wettbewerb Forschergeist und NFV Nienburg sucht Verstärkung. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die Freiwillige Feuerwehr Hoya lädt morgen zur Jahreshauptversammlung ein. Sie beginnt um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Essen im Lindenhof. Im Mittelpunkt der Versammlung stehen die Wahlen des Ortsbrandmeisters sowie Gruppenführers und deren Vertreter. Außerdem auf der Tagesordnung die Jahresberichte der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Beermann macht auf die Ausschreibung des Kita-Wettbewerbs Forschergeist 2016 aufmerksam. Gesucht werden Kita-Projekte, die Kinder für die Welt der Naturwissenschaften, Mathematik oder Technik begeistert haben, so Beermann. Interessant bei der ganzen Sache ist, dass es nicht nur letztendlich um ein Projekt an sich geht, wo etwas erforscht wird, sondern dass man dort auch die Einbindung der Familie, den Besuch von zum Beispiel Lernorten mit berücksichtigt, dass die Integration des Projektes in den Kindergartenalltag berücksichtigt werden soll und so weiter und so fort. Es gibt viele unterschiedliche Facetten, die dieser Wettbewerb mit sich bringt. Und deswegen ist es ganz spannend, auch mal zu sehen, ob es natürlich Projekte gibt aus Nienburg und wenn ja, wie das Ganze sozusagen aufgebaut wurde. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar. Die Deutsche Bahn modernisiert von heute an bis voraussichtlich Ende Juni den Bahnsteig am Gleis 1 am Bahnhof Eistrup. Die Baumaßnahme, die sich Bund, Land und Bahn teilen, kostet laut der Bahn rund 1,3 Millionen Euro. Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte und Technologien sind Belästigungen durch Lärm und Staub auch nachts und an den Wochenenden nicht zu vermeiden. Die Deutsche Bahn wird diese auf das unbedingt notwendige Maß beschränken, schreibt die Bahn in ihrer Pressemitteilung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Niedersächsische Fußballverband Kreis Nienburg unter Leitung von Schiedsrichterlehrwartin Liane Lindenberg bietet ab dem 30. Januar an insgesamt 4 Samstagen die Ausbildung zum Schiedsrichter an. Wer Interesse hat, seine Persönlichkeit zu entwickeln und darüber hinaus Spaß am Fußball hat, der ist im Kreise der Fußballschiedsrichter gut aufgehoben. Das Schiedsrichterwesen bringt einige Vorteile mit sich, zum Beispiel freie Einteilung von Tagen, an denen Spielleitungen übernommen werden können, Nebenerstattung von Fahrtkosten, Zahlung eines Spesengeldes, freier Eintritt zu allen Fußballspielen unter der Obrigkeit des DFB, zum Beispiel auch Bundesligaspielen und auch regelmäßigen Schulungs- und Weiterbildungsangeboten. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.